Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got page 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Wölfe-Fans, herzlich willkommen zur Wölferadio-Ausgabe in dieser Woche. Schlimme Leistung gegen Frankfurt. Ja, kann man nicht anders sagen. Müssen wir natürlich aufarbeiten. Und natürlich die bange Frage, wird es gegen Hannover besser? Darüber spreche ich mit Dirk Tietenberg. Er ist Experte für 96, unter anderem bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Und dann spreche ich noch mit dem Leiter des VfL-Fanwesens, Carsten Ihle, über das, was der VfL vorhat am Sonntag in der Markthalle, nämlich ein Public Viewing. Ein Satz mit X. Anders kann man das wohl auch, glaube ich, nicht bezeichnen, was da am Samstag gegen Frankfurt abgelaufen ist. Klare, verdiente 1:3 Heimniederlage. Das wurde auch unumwunden zugegeben hinterher. Olaf Rebbe hat sich sogar entschuldigt bei den Fans. Er hat gesagt, wir müssen uns entschuldigen. Alle Spieler waren unzufrieden, alle Fans waren unzufrieden. Ganz, ganz viele sind früher aus dem Stadion gegangen. Es gab Pfiffe, logischerweise, bei so einer Leistung, insbesondere nach der schwachen ersten Halbzeit. Und jeder fragt sich, und ich habe sehr, sehr viel gelesen, sehr, sehr viel diskutiert in den Foren, im Wolfsblog auf Facebook seit dem Wochenende, jeder fragt sich, wie kann das sein, dass man nach einer durchaus soliden und guten Leistung in Dortmund dann so ein, Chaos-Spiel abliefert zu Hause. Mir fehlen da selber so ein bisschen die Worte, ihr merkt das auch. Und zu Recht sind alle Schweine sauer. Ja, wir haben zwar erst den 19. Spieltag, aber entsprechend ist der Abstiegskampf ausgerufen worden nach dem Ergebnis, weil wir ja nur noch wenige Punkte Vorsprung haben auf die Relegation. Die Mannschaften unten, die gewinnen alle. Freiburg gewinnt, zum Glück verliert noch der HSV, aber Köln gewinnt. Die haben so einen richtigen Lauf jetzt erwischt. Das sind alles so Sachen, wo man denkt, wir könnten eigentlich in einem viel ruhigeren Fahrwasser sein, wenn die Mannschaft das abrufen würde, was in ihr steckt. Das tut sie aber nicht. Und die Frage ist, warum tut sie das nicht und schon zum wiederholten Male nicht? Ich muss diesbezüglich auch gestehen, dass man da so ein Stück weit auch den Kaffee irgendwann mal auf hat und kann da auch wirklich alles nachvollziehen, was da an Kritik kommt. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass das ja zu einer Generalkritik genutzt wird. Da habe ich auch öfter mal dann am Wochenende drüber diskutiert und habe dann auch deutlich meine Meinung gesagt, dass wir, wenn wir jetzt anfangen, tatsächlich alles in Schutt und Asche zu reden, wir wieder genau dastehen, wo wir eigentlich vor einem Jahr standen. Und ja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und gerade noch so konnte die Klasse gehalten werden. Und das auch nur, weil wir alle, gerade auch von Fanseite, an einem Strang gezogen haben. Und wenn ich dann so Sachen höre, so Pauschalurteile, alles scheiße, keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept, dann ist das einfach aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. An dieser Stelle dann nochmal die Aufforderung, wer gerne mal dabei sein möchte beim Wölferadio Fan Talk, wird wahrscheinlich nächste Woche aufgezeichnet, der darf sich gerne auch nochmal melden. Bei mir auf der Wölferadio Hotline 0157 8907 0123, und dann werden wir die Sachen dann tatsächlich auch nochmal aufarbeiten und auch mal dann erzählen, wie es richtig ist. Weil ich habe ganz, ganz viele platte Parolen gelesen, die mir nicht gefallen haben. Und das wurde dann so als ultimative Wahrheit oder was weiß ich was verkauft. Das würde jetzt ins Detail gehen. Ich will da auch jetzt den Leuten, die da ihren Frust rausgelassen haben, auch gar nicht zu nahe treten, weil mir gefällt das auch nicht. Ich bin auch frustriert. Nur es darf halt nicht dazu führen, dass wir grundsätzlich dann immer alles in Frage stellen. Sogar schon wieder vom Trainer oder über den Trainer diskutieren, über den Manager diskutieren, über die Strukturen im Verein diskutieren, über die einzelnen Spieler diskutieren, die man am besten dann mal verkaufen sollte sofort. Das kann aus meiner Sicht nicht der Weg sein. Wir schreien immer danach, wir wollen jung, jung, jung, jung, und wir wollen offensiv und offensiv und offensiv. Ja, und dann stellt der Trainer so auf, gibt den Jungen in Anführungsstrichen eine Chance, wie dem Di Matà, der macht ein scheiß Spiel. Okay, aber der ist halt auch, was weiß ich, was ist er, 20 oder was? Das kann dann auch mal passieren, und auch ein Matchplan, wenn man ihn sich überlegt hat, der aus meiner Sicht, ich habe das ja in der Taktikanalyse oder im Taktikboard Wölferadio bei Facebook auch schon mal kurz versucht zu skizzieren, woran es denn lag, dass wir den Frankfurtern da ins offene Messer gelaufen sind. Aber was ich sagen wollte ist, da hast du dann mal eine Idee und du willst nach vorne spielen und du willst das Ding unbedingt gewinnen und am Anfang sah es ja auch gar nicht so schlecht aus, die ersten paar Minuten, und dann hast du einen Spieler, der einen rabenschwarzen Tag erwischt, wo dann tatsächlich auch die Riesenchance, die Mali dann hatte, nicht genutzt wird. Dann kommt eins zum anderen, dann sind die Frankfurter clever, robuster und so weiter und so fort, und dann weißt du, und das ist das Eigentliche, was mich ein bisschen erschreckt hat, dann weißt du da keine Antwort drauf. Offensichtlich nicht von außen, dass du dann so einwirkst, dass das ja nochmal ein Ruck durchgeht, glaube ich. Ich sehe das jetzt ganz gerne, klingt vielleicht kritischer, als es sein soll, aber in dem Zusammenhang erwarte ich dann irgendwie einen Impuls, beziehungsweise ich sehe es bei anderen Mannschaften, dass da mehr Impulse kommen. Und ich erwarte natürlich auch von der Mannschaft eine Situation, dass sie das, was da in der ersten Halbzeit vor allen Dingen passiert ist, dieses zum Teil Vorführen, weil Frankfurt konnte ja in Anführungsstrichen schalten und walten, wie sie wollen, und letztendlich hat Castells dann auch ein, zwei Mal noch gut reagiert. Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Und wenn ich dann unter der Woche lese, und jetzt rede ich mich gerade wieder so ein bisschen in Rage, ja, wenn ich dann unter der Woche lese, was da im Kicker stand, dass es da Grüppchenbildung und dievenhaftes Verhalten und was weiß ich was gibt, dann sage ich, den Scheiß kann ich nicht mehr hören. Ich will das nicht lesen und ich will das auch nicht von meinem Verein mitbekommen in dem Zusammenhang. Weil ich, ganz ehrlich, Leute, oder das richtet sich dann tatsächlich mal direkt an die Mannschaft, wenn ihr in 19 Bundesligaspielen mit, was weiß ich, ist jetzt der dritte Umbruch oder was, immer wieder neues Personal, wenn ihr es dann nicht hinbekommt oder hinbekommen habt, bisher einen Mannschaftsgeist zu entwickeln und zu erkennen, dass es nur gemeinsam geht und dass da alle gefälligst die Ziele zu verfolgen haben, nämlich die in dieser Saison, und das Ziel ist ja ausgegeben worden, einstelliger Tabellenplatz ist. Wenn euch das nicht reicht, ja, dann haut ab, muss ich ganz ehrlich sagen, aber spielt nicht so eine, ja, ich weiß nicht, halb lustlose, halbgare Geschichte da. Ja, auf der einen Seite, jedenfalls sieht es so aus. Viele Fans kritisieren das ja auch. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Das Lustlose sehe ich nicht ganz so. Ich habe da auch durchaus Willen gesehen. Ich habe nur die Mittel vermisst. Diese Mittel habe ich aber eine Woche vorher in Dortmund gesehen. Da frage ich mich, wo sind die in der Woche geblieben? Das sind auch so Sachen, die man mal aufarbeiten muss, glaube ich. Und um dann jetzt nicht ganz negativ und nur drauf zu prügeln, sage ich, kriegt das verdammt nochmal in den Griff. Wir sind noch, Anführungsstrichen, zum Glück früh in der Rückrunde. Da ist noch nichts verloren und wir können das gemeinsam alles auch hinbiegen. Und das muss auch das Ziel sein und am besten auch schon am Sonntag in Hannover. Und wie üblich an dieser Stelle handeln wir auch so ein bisschen die Zahlen ab, die es im Spiel gegen Frankfurt gegeben hat. Die sind, ja, wenn man da drauf guckt auf den ersten Blick, gar nicht so verkehrt in Anbetracht dessen, wie es dann letztendlich gelaufen ist. Also man hat die Zweikämpfe ganz knapp für sich entschieden. Man hatte ja einen leichten Vorteil beim Ballbesitz, was aber auch logisch ist, wenn man dann zurückliegt, dann lässt der Gegner dich kommen. Und das war ja sowieso das Spiel der Frankfurter. Hinten sicher stehen mit der Fünferkette, den Ball abfangen, beziehungsweise der VfL hat den Frankfurtern dann sehr den Gefallen getan. Ball wurde abgefangen und schon sofort gab es den langen Ball, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und gerade über rechts oder die rechte Frankfurter oder die Wolfsburger linke Abwehrseite sind wir sehr, sehr, sehr ins Schwimmen gekommen. Da gab es auch keine Unterstützung von den Offensivkräften. Da war William häufig allein, der zudem auch noch einen schlechten Tag erwischt hatte, wie ich fand. Das sind dann alles so Punkte, die dann zusammenkommen. Wenn dann halt auch Spieler nicht ihre vernünftige Form haben, dann kannst du in der Bundesliga nicht bestehen. So, eine Sache ist mir vor allen Dingen aufgefallen. Jetzt rechnen wir mal, weil wir natürlich aufgrund der gelb-roten Karte nicht auf dieselbe Laufdistanz kommen können wie die Frankfurter mit einem mehr. Die sind 118 Kilometer gelaufen und wir insgesamt 112. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Kollege Di Mata noch drei Kilometer mehr gelaufen wäre, wenn er auf den Platz gegangen wäre. Dann wäre so ungefähr 10, knapp 11, wenn wir großzügig sind, gekommen. Das wären schon gute Werte gewesen. So, dann bist du immer noch bei 115 Kilometer. Das heißt, du bist 3 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Und du warst langsamer unterwegs. Die Frankfurter waren auch noch schneller. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und das sind Punkte, Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man trainieren. Das kann man tatsächlich rausholen. Und dann wird es auch wieder besser aus meiner Sicht. Insgesamt von der Passquote her knapp die 80%, das ist in Ordnung, aber auch da war Frankfurt besser. Also da gibt es auch nichts dran zu deuteln, da will ich jetzt auch nichts schönreden an dieser Niederlage. Das ist zwar absolut verdient und da entsprechend auch Gratulation an Frankfurt, das ist eine ausgebuffte Truppe. Ich mag zwar nicht die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und ich finde auch keinen Spieler da sympathisch, aber das kann denen auch, glaube ich, egal sein, das nur mal sozusagen am Rande. Aber ich möchte mir noch quasi ein, zwei Statistiken mal rausnehmen, was unsere Spieler angeht und da vor allen Dingen, weil ich ja sonst immer meistens offensiv gucke oder das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache, aber würde mal gerne so ein bisschen auf die Defensivabteilung gucken. William habe ich eben schon angesprochen. Wenn man sich das anschaut, der hat nur 43% seiner Zweikämpfe gewonnen und auch nur eine Passquote von 71. Das ist zu wenig an dieser Stelle, bin ich der Meinung. Und auch unsere Innenverteidiger. Die Tore sind gefallen durch individuelle Fehler. Das muss man einem Jungen wie Felix Udokai auch mal zugestehen. Das ist so. Der denkt, er hat den Ball sicher in der Saison, hat fast alles geklappt, was er sich vorgenommen hat. Ja, und dann lässt er zu weit springen. Früher hieß es Ballbehandlung wie ein Amboss. Auf jeden Fall spritzt er dazwischen, er wird gut abgelegt und dann geht es ganz zack, zack. Und schon hast du das 2-0 verschuldet und legst fast aussichtslos zurück. In den Zahlen, die Udo abgeliefert hat, 95% Passquote, also relativ sicher, wobei ich da auch nicht viel Risiko gesehen habe, nach vorne hin vor allen Dingen. Aber als Verteidiger nicht mal jeden zweiten Zweikampf zu gewinnen, das ist zu wenig. Das war tatsächlich dann auch das Lehrgeld, glaube ich, was Martin Schmidt oder gesagt hat, was die Mannschaft bezahlt hat. Und das, glaube ich, ist so gewesen. Marcel Tisserand auch bei dem ersten Tor sich ein bisschen angestellt wie in der C-Jugend damals. Der Spieler, also so habe ich auf dem Bolzplatz früher auch mal eine Tore geschossen. Ja, ein bisschen den Arsch rausgehalten, einmal gedreht oder Ding irgendwie reingehauen. Das ist auf Bundesliga-Niveau ist das zu wenig. Kassels kann da auch nichts machen. Ja, auch da keine überragende Quote mit 58%, aber auch wieder eine gute Passquote mit 95%. Also da sind, was das angeht, die Sicherheit der Abwehrspieler, das können wir vielleicht nochmal positiv herausstreichen, wo nicht so viel Positives insgesamt zu sehen war. Aber, wie gesagt, zwei individuelle Fehler, liegst du 2-0 hinten, dann verliert Udo, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch noch das Kopfballduell zum 3-1. Das ist, ja, passiert an der Stelle. Insgesamt war es dann aber auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft zerreißt sich jetzt füreinander und will da jetzt das, ja, die ganze Geschichte, ja, abwenden, was da passiert ist. Und dann hast du die Hoffnung, ja, was das angeht. Und dann kommt der Maxi, der übrigens wieder am meisten gelaufen ist in diesem Spiel und auch 72% seiner Zweikämpfe gewonnen hat da im zentralen Mittelfeld. Das ist gut, das sind gute Werte. Und dann macht er da Tor des Monats, haut da voll einen rein, ja, und denkst so, okay, das Spiel war scheiße, aber ist ja öfter mal so, auf einmal klappt es dann und der Gegner, der mehr oder weniger verwalten wollte, der bekommt dann keinen Zugriff mehr. Und dann machst du dir das selber kaputt durch dieses unclevere Foul, was es da an der Mittellinie gegeben hat, völlig übermotiviert, das weiß er auch letztendlich, ist ja wahrscheinlich auch nicht doof, ja, dass man da so nicht hingeht, wenn man schon eine Karte hat. Ich weiß auch nicht, muss der Trainer da reagieren und ihn da vorher rausnehmen? Du hast schon mal irgendwie gelb vorbelastet gewechselt mit Josep Brekalo. Das spielt natürlich vielleicht auch noch eine Rolle. Wen bringst du dann von der Bank? Was bringst du Victor in so einer Situation schon eher? Kann ich nicht beurteilen, bin ich kein Trainer. Aber das sind so Punkte, die man natürlich dann hinterher diskutieren kann. So war alles falsch. Ne? Hätte vielleicht eher vom Platz gemusst, der hätte nicht so hingehen dürfen, etc. Und dann bist du, ja, der Depp des Spiels. Die Luft ist dann wieder raus und dann war es quasi folgerichtig, dass Frankfurt dann das Spiel dann auch entschieden hat. Insgesamt, ja, dürftig, traurig ein Stück weit auch. Aber Leute, nochmal, wir dürfen jetzt nicht anfangen, uns komplett hier einzusagen, weil dann bekommen wir tatsächlich die Probleme. Hamburg hat jetzt den Trainer gewechselt. Mal gucken, vielleicht gibt es da auch noch einen Impuls. Da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen. Und jetzt kommen dann Partien mit Hannover, mit Stuttgart und mit Bremen. Da musst du was reißen, weil sonst sieht es ganz düster aus. Ich denke mal, dass jetzt, was haben wir, 20 Punkte oder was, dass vielleicht 15 Punkte reichen, die wir noch holen müssen. Diese 15 Punkte müssen wir aber auch erstmal holen. Und ja, da erwarte ich, dass die Mannschaft dafür auch alles gibt und reinwirft. Und ich glaube, das ist auch, was die meisten Fans so ärgert. Das ist auch das, was ich immer gelesen habe. Die ärgert oder uns ärgert ein Stück weit, dass man das Gefühl hat, immer und schon wieder das Gefühl hat, der Mannschaft ist es nicht wichtig oder nicht so oder egal. Oder weißt du, gegen die großen Gegner, da strengt man sich ein bisschen mehr an. Dieses Gefühl, das ist kein Team auf dem Platz. Und die Mannschaft ist jetzt aufgerufen, meinetwegen auch wieder, schon wieder mit dieser berühmten Wagenburg-Mentalität und so. Und können sich auch ungerecht behandelt fühlen, meinetwegen. Und wenn es dazu führt, dass es dann die Truppe zusammenschweißt und sagt, so, euch zeigen wir es jetzt allen, Presse, Öffentlichkeit, Fans, was weiß ich was, mir egal, dann soll mir das auch recht sein. Ja, und ich hoffe nur, und das will ich dann am Sonntag auch sehen, dass da eine entsprechende Reaktion kommt. Ja, und diese Situation, die es gerade beim VfL gibt, die möchte ich auch gerne besprechen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Ja, und mein Gast heute vom VfL Wolfsburg ist der Leiter des Fanwesens des VfL, Carsten Ihle. Schönen guten Tag, Carsten. Grüß dich, Lenny. Ja, lass uns erstmal sportlich bleiben am Anfang. Spiel gegen Frankfurt, ja, mit der bekannten Niederlage. Wie ist das bei euch so angekommen intern? Die Fans waren ja nicht ganz so zufrieden, aber wie habt ihr so auch vielleicht so im Kollegen-Mitarbeiterkreis so drüber gesprochen? Ja, also wir waren natürlich genauso wenig amüsiert wie die Fans, die im Stadion waren und alle, die das an den Bildschirmen miterlebt haben. Ich muss sagen, ja, wir haben alle mehr erwartet nach dem Spiel in Dortmund. Ich gebe es zu, auch da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir ohne Punkte nach Hause gefahren wären. Aber es war, fand ich, ein deutlicher Lichtblick und ein tolles Signal der Mannschaft. Und ich habe gedacht, dass die das gegen Frankfurt ein Stück ja, wiederholen. Fortsetzen. Ja, fortsetzen und da anders auftreten. Ich war, naja, wir alle waren ein Stück erschrocken. Sag mal, Frankfurt hat uns wirklich deutlich die Grenzen aufgezeigt, scheinbar, die wir im Moment haben. Und da sind wir natürlich nicht amüsiert nach dieser wahnsinnig schlechten Saison 16, 17. Mit welcher Reaktion rechnest du denn jetzt bei der Mannschaft im Spiel gegen Hannover? Also ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das mit dem Martin Schmidt analysiert und diese Fehler sieht und ein Stück daran arbeitet, dass die in Hannover anders auftreten. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber das liegt natürlich auch ein Stück daran, dass ich hier Zweckoptimist bin. Ja, ich kann gar nicht anders. Ich bin mir sicher, dass die in Hannover einen völlig anderen Auftritt hinlegen werden. Ich glaube, im Moment ist es so, vielleicht ähnlich wie in der vergangenen Saison, wir tun uns auswärts leichter als zu Hause. Ja, das ist schön, dass du dir deinen Optimismus bewahrt hast. Behalt das auch weiter, sagen wir es mal so. Denn ich habe nicht so viel gesehen, aber das haben wir ja eben gerade schon im Vorgespräch gehört, was mich da positiv stimmt. Aber auf der anderen Seite hat die Mannschaft vielleicht doch ein Auswärtsgesicht wie in Dortmund und dann können wir auch uns in Hannover was ausrechnen. Kommen wir mal zu dem Punkt, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Und zwar, ja, es gibt ein besonderes Event des VfL und zwar am kommenden Sonntag. Ich glaube, erstmalig wird sowas stattfinden. Ein Public Viewing in der Markthalle, ehemaliges Hertie-Gebäude für die Älteren. Was kannst du uns darüber sagen? Was ist das für eine Veranstaltung und auch an wen richtet sich das Ganze? Ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten VfL-Fans die Markthalle kennen. Du hast das eben gerade gesagt, war ein Teil des ehemaligen Hertie-Gebäudes für die Älteren unter uns. Am Nordkopf wohlgemerkt, ja. Ganz genau, am Nordkopf. Und vielleicht Anekdote nebenher, wenn ich das so sagen darf. Meine Oma hat bei Hertie gearbeitet und als kleiner Pimpf habe ich dann immer sozusagen eine Pommesmarke gekriegt und habe dann in der Markthalle mir am Wochenende eine Pommes gezogen. Das ist so das, was ich ein Stück damit verbinde, so meine Oma. Ja, schöne Geschichte. In dieser Markthalle, das wissen auch die meisten, die steht seit vielen, vielen Monaten oder fast jetzt auch Jahren leer. Und ja, der VfL Wolfsburg, Volkswagen und die Stadt Wolfsburg haben da im Rahmen der digitalen Offensive hier in der Stadt eine Kooperation vereinbart, in der wir die Markthalle in unterschiedlichen Formaten bespielen. Und ein Format, das wir als VfL Wolfsburg anbieten, ist unter anderem das Public Viewing, das am Sonntag zum Hannover-Spiel das erste Mal in dieser Form stattfinden wird. Ja, wir machen das ja immer im Fanhaus, sowieso oben im Fansaal, das kennen auch viele. Aber das Angebot in der Markthalle richtet sich nochmal, vor allen Dingen auch in der Kooperation mit der Haltestelle, ist der Jugendtreff dort in der Markthalle, auch an ein jüngeres Publikum. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir die Halle da voll kriegen. Ja, das wäre sicherlich eine tolle Sache, gerade auch weil es das erste Mal ist und weil es ja auch was Einmaliges ist, auch für die Stadt. Gleichzeitig setzt ihr aber auch noch einen drauf, nämlich ein digitales Ausrufezeichen, möchte ich mal sagen. Nämlich, das Ganze wird parallel auch stattfinden als Facebook-Live-Sendung. Sozusagen ganz neudeutsch gesprochen als Second Screen-Angebot. Ich bin da ja auch mit beteiligt. Aber wenn du nochmal so in groben Rahmen spinnen kannst, was kann man da erwarten? Also auch für die Leute, die dann bei Facebook dann auch zuschalten. Ja, also klassisch das Public Viewing-Angebot und in der Markthalle, mitten im Getümmel sozusagen, haben wir ein Set aufgebaut dann am Sonntag, in dem Lenny, Nero und Gäste einen Facebook-Livestream anbieten, also das Spiel ein Stück moderiert, Gäste-Interview zum Spiel, also alles rund ums Spiel über Facebook live zu sehen sein wird. Dinge, also Fragen, die die Fans haben im Netz, werden beantwortet. Wir wollen ein Stückchen Analyse zum Spiel betreiben. Wir haben ein witziges Spiel, haben wir uns ausgedacht, da will ich nicht mehr verraten. Also ich sag mal, wir versuchen ein Stückchen die Atmosphäre aus Hannover über die Public Viewing Situation, also die Markthalle, rein ins Netz, in den Facebook-Stream zu bringen. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich bin auch selbst mal gespannt, wenn ich da am Sonntag mit dabei bin. Und wer nicht selber nach Hannover fährt oder fahren kann, der ist herzlich willkommen dann in der Markthalle. Und das Ganze ist ja sozusagen Teil eines Projekts Wolfsburg Digital in diesem ganz großen Rahmen. Wie lang ist jetzt aber so dieses Facebook Live Public Viewing Ding in der Markthalle erstmal geplant bei euch? Da gibt es ja sozusagen eine Pop-up-Phase, auch schönes neudeutsches Wort dafür. Ja. Ich habe es ja erwähnt. Volkswagen, die Stadt Wolfsburg und der VfL Wolfsburg sind Kooperationspartner. Wir üben so ein bisschen Zusammenarbeit, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da treffen drei Organisationen aufeinander, die im Thema Digitalisierung eine Reihe gemeinsamer Interessen haben, nämlich das Interesse, darüber in den Austausch zu kommen. Bei der Entwicklung neuer digitaler Services zum Beispiel und bei vielen anderen Fragen rund um digitale technische Dinge. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einbinden. Also die Formate sind in der Regel öffentlich. Heute Abend zum Beispiel veranstaltet Volkswagen da einen Abend. Da gibt es einen Vortrag zum Thema Digitalisierung jeden Mittwoch 17.30 Uhr. Werde ich jetzt gleich im Anschluss auch noch hinfahren, mir das anhören, ein Stück mitdiskutieren, mich informieren. Das Ganze wird stattfinden bis Ende März. Und die Ergebnisse, die wir sozusagen aus der Kooperation in dieser Pop-up-Phase sammeln, sollen dann einfließen in so ein endgültiges Konzept, das dann im Spätsommer in der Markthalle auch mit einem Umbau, der da stattfinden wird, dann fortgesetzt wird. Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen zum Thema Second-Screen-Angebot kann man, glaube ich, noch ergänzen, so wie ich das auch verstanden habe. Da geht es ja auch vor allen Dingen darum, dem Zuschauer dann bei Facebook auch Mehrwert zu bieten. Das ist ja eben auch schon angesprochen, dass man ja die Informationen gibt und auch so ein bisschen aus Wolfsburger Fansicht das Ganze natürlich darstellt. Nicht so, wie man das sozusagen aus dem Fernsehen gewohnt ist, sondern tatsächlich auch mit der grün-weißen Brille und jeder Menge Herzblut dann auch präsentiert. Und vielleicht ist dann doch der eine oder andere dabei, der das, wie gesagt, als Second Screen nutzt, also sprich das Spiel schaut und dann nebenbei auch das Handy am Laufen hat. Gibt es abschließend einen Wunsch für dieses ganze Projekt, was du da hast, den du da hast, und kannst du noch was zu weiteren Terminen und Zeiten sagen? Wir müssen mal schauen, wir hatten eigentlich das Spiel gegen Mainz noch im Sinn, das ist ein Freitagabendspiel, auch zu übertragen, und das darauf folgende Bremen. Das ist so der Plan im Moment. Also dreimal wollen wir dieses Format anbieten und ein Stückchen Erfahrung sammeln, einfach auch gemeinsam mit den Fans, die dann vor Ort sind, mit dir, mit unseren Gästen, mit allen, die daran beteiligt sind. Und Ziel ist das, dass wir das dann für die kommende Saison als festes Format auch entwickeln und immer wieder mal zu Auswärtsspielen auch spielen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Das klingt alles super, weil letztendlich ja das auch was Einmaliges ist für die Bundesliga, glaube ich, auch soweit ich informiert bin. Glaube ich, kein anderer Verein hätte so ein Format und so eine Kombination in der Ausprägung und so. Und da ist der VfL mal wieder Vorreiter in dem Zusammenhang, dass man auch mal ein paar positive Schlagzeilen produzieren kann außerhalb des Sportplatzes, um mal den Bogen zu schlagen zum Anfang. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Unterstützung unserer Fans vor Ort und dann auch beim Public Viewing in der Markthalle die richtigen Früchte tragen wird. Ja, da bin ich sicher. Da bist du sicher. Ja, ich hoffe es natürlich auch. Ja, das war der Leiter des Fanwesens des VfL Wolfsburg, Carsten Ihle. Mit ihm habe ich gesprochen, sowohl über die aktuelle Situation beim VfL, was das Sportliche angeht, aber auch das Event am Sonntag in der Markthalle. Kommt alle hin, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr nicht mit nach Hannover fahrt, dann lasst euch mal blicken. Das wird lustig, das wird laut, das wird bunt, hoffe ich jedenfalls. Und ja, dann sehen wir uns am Sonntag. Und dir, Carsten, danke ich für das Gespräch. Ich danke dir auch, Lenny. Bis dahin. Ciao. Kurzpassspiel. Eins der Themen natürlich der Wechsel von Leon Goretzka von Schalke 04 nach Bayern im Sommer. Da gab es ja einige Vorkommnisse, da auch beim Training ist er bepöbelt, beschimpft, ausgepfiffen worden während des Spiels. Und wir haben uns beim Wölferadio natürlich die Frage gestellt, wie überlebt Goretzka das nächste halbe Jahr auf Schalke? Und da sind uns folgende Dinge eingefallen. Auf Platz 5, Leon Goretzka spielt ab sofort mit einer Neuer-Maske. Goretzka zeigt auf Platz 4 dem S04-Fans seine aktuelle Gehaltsabrechnung und bittet um Verständnis. Auf Platz 3, er klaut Aubameyang den Lamborghini. Auf Platz 2, er stellt sich mit Clemens Tönnies in die S04-Kurve und ist danach 6 Monate verletzt. Und auf Platz 1 der Dinge, mit denen Leon Goretzka das nächste halbe Jahr wahrscheinlich auf Schalke überleben wird. Mit Photoshop wird aus der alten Draxler-Werbung Leon Goretzka mit Stolz und Leidenschaft bis 2018. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Beim HSV hat es ja bekanntlich den Trainerwechsel gegeben. Bernd Hollerbach ist da jetzt in charge, alte Wolfsburger, auch gut bekannt aus Magger-Zeiten hier. Und ja, er versucht natürlich die Hamburger mit altbekannten Tugenden ordentlich laufen und so an den Start zu bekommen und dann gucken, dass die ein bisschen besser spielen als in der Vergangenheit. Ich will da gar nicht so sehr lästern, sondern stelle die ganz einfache Frage: Was ist der Unterschied eigentlich zwischen St. Pauli, Reeperbahn und dem HSV? Beim HSV bekommt man Geld, wenn man ran darf. Und da hat ja Sportkommentator Bela Reti vom ZDF unter der Woche noch ein Interview gegeben, hat so ein bisschen erzählt, wie lange er noch machen möchte und hat auch erzählt, welches das schwierigste Spiel in seiner Karriere für ihn gewesen sei. Er hat so ein bisschen Verbindung nach Südamerika und deswegen war das schwierigste Spiel für ihn das 1:7 WM-Halbfinale mit Deutschland gegen Brasilien. Ja, und das schwierigste Spiel der Zuschauer mit Bela Reti? Einfach jedes. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute mit Dirk Tietenberg. Er ist ja Experte für Hannover 96 von der Hannoverschen Allgemeinen, der Neuen Presse und vom Sportbazar. Schönen guten Tag, Herr Tietenberg. Ja, hallo. Grüße. Hannover ist gut rausgekommen aus der Winterpause. Ein Sieg, ein Unentschieden. Das wirkt sehr stabil. Wie stark ist denn Hannover tatsächlich? Also Hannover ist ähnlich gut drauf wie zum Beginn der Hinrunde. Womit jetzt erstmal nicht zu rechnen war, also eine lange Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Die Gegner sind noch nicht so richtig, haben sich noch nicht so richtig eingespielt. Hannover 96 war im Sommer eine eingespielte Truppe, die gerade aufgestiegen ist. Ja, und jetzt hat man so ein bisschen gedacht, in der Winterpause, die ist kurz, man hat nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Vielleicht haben sich die Gegner eingestellt, aber tatsächlich hat André Breitenreiter einen Schlüssel gefunden, um auch in dieser Phase der Saison weiter stabil zu bleiben. Eigentlich auf das richtige Loch von Hannover 96 wartet ja die ganze Bundesliga noch. Die große Stärke scheint ja zu sein, Stichwort Mentalität, dass man schon 10 Punkte geholt hat nach Rückständen, also dass man Spiele umgebogen hat oder noch Unentschieden gespielt hat. Wo nimmt denn Hannover diese Stärke her? Also die Stärke, also das sind natürlich alles viele Dinge, die da zusammenspielen. Also ich kann mich da bestens erinnern, nochmal zurückzugehen zum Sommer. Hannover 96 hat im konditionellen Bereich so viel gemacht, wie ich das in 10 Jahren bei 96 noch nicht gesehen habe, auch mit Abwechslung und mit Strandläufen und so weiter. Das kann ich jetzt alles gar nicht mehr wiederholen. Die sind fit, das ist das eine. Also die können immer hinten raus nochmal nachlegen. Das zeigen ja auch die Ergebnisse. Das hat jetzt auch das Schalke-Spiel gezeigt, wo sie in der zweiten Halbzeit dann auch überlegen waren und dann kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt haben. Das andere ist, dass die Truppe, also dieser Zusammenhalt, von dem immer die Rede ist, das ist in Hannover jetzt keine so hohle Phrase. Die Spieler sagen schon selber, das ist ja schon langweilig. Also, aber es ist wirklich so, dass die Spieler auch privat viel miteinander unternehmen. Die gehen häufig essen. Der Tag ist dann nach dem Training nicht vorbei, sondern die treffen sich dann nochmal und besprechen dies und jenes und die fühlen sich untereinander so wohl und sicher. Jeder weiß, was der andere tut. Ich hatte eben schon mal gesagt, die Mannschaft ist eingespielt. Das ist auch nach wie vor so. Und das gilt nicht nur für eine Elf, sondern tatsächlich für 18 bis 20 Spieler. Da weiß jeder, was der andere tut. Und wenn man in Rückstand gerät, dann ja, auch da hat Breitenreiter den Schlüssel gefunden, um dann in Halbzeitansprachen zu sagen, so, pass auf Leute, wir können hier verlieren, aber macht einfach weiter und das funktioniert bisher gut. Hervorgetan hatte sich der Kollege Füllkrug ja in letzter Zeit. Gibt es noch weitere Spieler, die man hervorheben müsste aus dieser Mannschaft, wenn der Star eigentlich die Mannschaft ist? Das ist tatsächlich so eine Kombination, dass es war. Also den Wolfsburgern verrate ich ja nichts Neues, wenn man sagt, dass Ilas Bubu einer der Entdeckungen der Bundesliga-Hinrunde ist. Also ich sag mal so, mehr überrascht hat mich nur der Auftritt von Bailey in Leverkusen. Aber Ilas Bubu ist wirklich so gut in die Bundesliga gekommen. Er hat ja vorher bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga gespielt. Da wusste man jetzt nicht genau, kann der auch Bundesliga? Ja, der kann. Er hat nach wie vor vom Tempo her ist er der schnellste Bundesligaspieler bisher in dieser Saison. Auf den muss jeder Gegner achten, ist aber ziemlich schwierig, weil er halt allen davonläuft. Das kann man sich vorstellen. Und ansonsten ist eben auch die Kombination, was wir eben sagten, mit den, worüber wir eben sprachen, mit dem Teamgeist. Hannover hat auch ein paar Leuchttürme drin, also im wahrsten Sinne mit Salif Sané, der 1,96, 1,97 groß ist und in der Abwehr wirklich viel, viel präsent hat, wie man das in Wolfsburg vielleicht noch aus Naldo-Zeiten kennt. Und dann hat man Pirmin Schwegler im Mittelfeld, der viele Jahre Bundesliga-Erfahrung hat und der einfach weiß, wo der Ball in welcher Situation hin muss und der sich gar keinen Stress macht. Also ich habe auch bei 96 selten Spieler gesehen, der so ruhig am Ball ist und dann auch so passgenau ist. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, da ging es sehr viel auch um das Thema Martin Kind, die bevorstehende Übernahme, das Verhältnis ja zu den Fans, zur Fanszene, dass das ja sehr viel Unruhe verursacht hat. Warum hat das keinen Einfluss auf die Mannschaft bisher gehabt? Ja, es hat eine Auswirkung auf die Mannschaft. Also es ist, wenn man mit den Spielern spricht, dann merkt man schon, dass sie schon ziemlich, ja, enttäuscht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber doch ein bisschen bedrückt sind, dass fast jedes Spiel ein Auswärtsspiel ist, weil die Stimmung im Stadion eben nicht so ist wie in anderen Bundesliga-Stadien. Es hat tatsächlich punktemäßig keine Auswirkung gehabt, aber man kann sich vorstellen, wenn das immer weiter und immer länger so läuft und es läuft mal nicht bei der Mannschaft, dann fehlt dann auch so der Impuls, das ist das, was die Spieler sagen. Wenn dann zum Schluss das Stadion nochmal kocht, dann kann man nochmal Energie freisetzen. Das ist bei 96, muss ohne diesen Effekt auskommen. Sie schaffen es bisher trotzdem. So etwas zeigt sich, glaube ich, dann auch immer erst, wenn es dann mal nicht so läuft, wenn mal ein paar Spiele hintereinander nicht gepunktet wird. Ansonsten ist ja, also dieser Konflikt, der wird Hannover weiter begleiten, egal, also die DFL hat ja eine Entscheidung jetzt für Februar angekündigt. Die vertagen das dann jedes Mal. 96 wartet da auf eine Entscheidung. Auch die Fans warten auf eine Entscheidung. Aber egal, wie diese Entscheidung ausfällt, den Konflikt, den wird es auch danach noch geben. Jetzt kommt am Sonntag der VfL Wolfsburg. Das Duell gab es ja auch schon zweimal in dieser Saison. Einmal unentschieden, dann das Pokal aus für Hannover. Wie viel Brisanz steckt in dem Spiel Wolfsburg gegen Hannover oder Hannover gegen Wolfsburg? Also die Brisanz aus den Zeiten, als Sergio Pinto noch sagte, Wolfsburg sei ja gar keine Stadt, die ist so ein bisschen weg. Ich weiß jetzt nicht, ob Pinto mittlerweile Wolfsburg mal besucht hat. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt so vom Derby redet eigentlich keiner so richtig, weil also Hannover hat ja jetzt ein paar Derbys auch erlebt, also ein paar richtige Derbys gegen Braunschweig. Und da ist das, was Hannover 96 und Wolfsburg als Rivalitätsfaktor ausmacht, das ist dann doch nicht so gewaltig, wie das zwischen Hannover und Braunschweig ist. Also wenn man das so auf die Rivalität beziehen möchte, dann ist es klar, die Nähe zu Wolfsburg und eben in dieser Nähe immer der Eindruck, Wolfsburg hat viel Kohle, die können sich alles kaufen und 96 ist irgendwie, muss mit wenig Geld klarkommen. Das ist so ein bisschen so ein Underdog-Gefühl, in das man sich da so reinbegibt. Und wenn es so ein Faktor wäre, dann vielleicht dieses. Rein sportlich sieht es ja aber genau andersrum aus, nämlich beim VfL Wolfsburg ist sozusagen ja der Abstiegskampf ausgerufen worden. Wie geht man in Hannover damit um, dass man vielleicht auch ja in die Partie geht, ein bisschen als Favorit? Also 96 wird, ich weiß ganz genau schon, was der Trainer sagen wird Ende dieser Woche. Er wird sagen, wir sind nie der Favorit, wir sind Aufsteiger. Die Tabelle interessiert mich nicht. Das wird er so sagen, damit 96 eben nicht in die Position kommt, zu sagen, wir müssen jetzt hier das Heimspiel gegen Wolfsburg gewinnen. Wenn er wird vielleicht auch vorrechnen, wie viel Geld Wolfsburg zur Verfügung hat und wie viel Hannover 96 zur Verfügung hat. Also da wird man alles vermeiden, um sich da in so eine Favoritenrolle reinzudrängen, weil die Rolle, die 96 in dieser Saison einnimmt und in der 96 sich wohlfühlt, ist immer die des Außenseiters. Und deswegen funktioniert das auch gerade gegen Teams wie Dortmund, da haben sie gewonnen, Schalke 4 Punkte geholt, Leverkusen 4-4 gespielt, Hoffenheim gewonnen. Das funktioniert genau in diesen Spielen. Und wenn man, je größer man den Gegner macht, desto leichter fällt es 96 dagegen anzutreten. Und wenn man, wie gefragt, auf die Situation in Wolfsburg schaut, wie nimmt man das in Hannover wahr? Das nimmt man wahr, wie in den vergangenen Jahren eigentlich auch. Es ist ja keine neue Situation für Wolfsburg. Und gerade haben wir über Teamgeist gesprochen. Man hat schon aus Hannover den Eindruck, dass genau das ist, was dem VfL Wolfsburg seit Jahren fehlt. Nämlich eine Mannschaft. Immer gute Einzelspieler. Aber so eine richtige Mannschaft kann man von hier aus nicht erkennen. Hannover 96 hatte ein ähnliches Problem, deswegen sind sie damals abgestiegen. Welche Erwartungen haben Sie dann sozusagen an das Spiel am Sonntag? Also ich rechne jetzt, man gewöhnt sich ja daran, also ich rechne erneut mit vielen Toren, also mindestens 4, würde ich sagen. Weil, also erstmal die spielerische Klasse von Wolfsburg, da besteht ja kein Zweifel grundsätzlich mal. Und bei 96 trifft Füllkrug zurzeit, wie er will. Und da gibt es noch andere Offensive. Man kann Martin Hanek noch bringen, der letzter Zeit auf der Bank war. Hinten ist 96 immer mal wieder in der einen oder anderen Situation. Leistet sich immer wieder mal ein Fehler oder zwei. Also ich rechne da mit einem turbulenten Spiel, in dem viele Tore fallen. Das klingt jedenfalls spektakulär, aber jetzt müsst ihr zum Schluss auch noch einen Tipp sagen. Ein Tipp fürs Spiel. Ich rechne mit dem 3-2 für Hannover 96. Das wäre in der Tat torreich, sagt Dirk Tietenberg. Er ist von der Hannoverschen Allgemeinen, der Neuen Presse und vom Sportbuzzer. Und da, wie wir gehört haben, kennt er sich sehr gut aus mit Hannover 96. Und ich danke für das Gespräch. Danke auch. Gruß nach Wolfsburg. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan sitzt vor der Waschmaschine und starrt durchs Glas. Da kommt ein zweiter Eintracht-Braunschweig-Fan vorbei und fragt: Und, zeigen Sie schon das Fußballspiel? Nein, sagt der andere. Es verzögert sich. Im Moment zeigen Sie noch, wie die Trikots der Spieler gewaschen werden. Faninfos. Ja, und erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, denn jetzt in dieser Woche hat eine Wolfsburger Fußballlegende, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir deutscher Meister geworden sind, die Karriere beendet. Grafit, vielen, vielen Dank, alles Gute für dich. Und ja, wie gesagt, was du geleistet hast für den Club, das kann man in dieser Saison damals nicht mit Gold aufwiegen. Das bedeutet uns Fans, glaube ich, so viel, das kann man gar nicht ausdrücken. Und ja, ich sehe immer noch das Tor von dir gegen Bayern vor mir und habe immer noch Gänsehaut und alles, ja, alles top. Ich habe das ja nicht umsonst auch im Intro des Wölferadios jedes Mal dabei. Eine ganz, ganz große Sternstunde hast du uns da beschert in der Meisterschaft oder mit der Meisterschaft und diesem Tor. Und das wird für immer bleiben und deswegen wirst du auch für uns immer, ja, ein Wolf bleiben, letztendlich egal wo auf der Welt du dann vielleicht doch nochmal privat die Fußballschuhe schnürst oder so. Alles Gute für dich und deine Familie und ja, hab einen schönen Ruhestand, ist ja auch nicht so schlecht als Fußballrentner. Ja, über die Geschichte mit der Markthalle am Sonntag möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hinweisen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Geht los ab 16:30 da am Nordkopf, Public Viewing und die Facebook-Live-Geschichte. Schaut doch mal rein, gibt da noch eine entsprechende Veranstaltung. Lohnt sich bestimmt und ich bin auch mit am Start. Und ich hoffe, ja, wir sehen uns da oder wir sehen uns dann auf Facebook sozusagen. Aber vorher ist ja noch, oder drumherum ist ja noch das Spiel gegen Hannover. Da gibt es keine Karten mehr, beziehungsweise der Ticketvorverkauf ist beendet. Die Gästekasse öffnet am Spieltag um 16 Uhr, wer noch hin möchte, ungefähr so 200 Stehplätze, Sitzplätze sind noch da irgendwie zu haben aus dem in den Gästesektoren. Das kann man, glaube ich, in Anspruch nehmen. Also fahrt auch nach Hannover, unterstützt die Mannschaft vor Ort. Und der Fanclub Schlimmerbrüder bietet da auch noch eine Tour hin. Begonnen hat der Kartenvorverkauf für das Pokalspiel auf Schalke am 7. Februar. Die Tickets bzw. die Preise sind dann über den Online-Shop zu erwerben bzw. die Preise zu erfahren. Da gibt es dann noch eine Fanfahrt von Fanfahrten Wolfsburg hin. Da kann man sich auch dann entsprechend auf fanfahrten-wolfsburg.de informieren. Fahrt auch da bitte zahlreich mit, um unsere Mannschaft beim Pokalspiel zu unterstützen. Am 1. Februar findet um 18 Uhr in der Hehlinger Tenne wieder der Fanstammtisch statt, der OFCs, der offiziellen Fanclubs. Und diesmal hat der Volkswagen Fanclub die Organisation übernommen. Ja, Mitglieder aus offiziellen Fanclubs, aber auch Interessierte können da an dem Abend dann auch entsprechend diskutieren. Und ein Überraschungsgast hat sich auch schon angekündigt, den kenne ich aber auch nicht, deswegen ist er auch ein Überraschungsgast. Aber es lohnt sich bestimmt, da an dem Abend mal vorbeizuschauen, wie gesagt, in der Hehlinger Tenne. Und dann gibt es ja auch noch das, werden ja die Kollegen auch von ihr in einem Fanclub drin seid, die Kollegen oder die Vorsitzenden euch schon mal weitergeleitet haben. Es wird demnächst eine Wahl geben zum ersten Fanrat beim VfL Wolfsburg. Da sind Mitglieder der organisierten Fangruppen, Supporters, Ultras, offiziellen Fanclubs, OFCs aufgerufen, sich zur Wahl zu stellen und dann auch mitzuarbeiten, gemeinsam mit dem VfL an fanrelevanten Themen. Da findet demnächst auch die Wahl statt. Am 3.2. vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart um 11 Uhr wird da aufgerufen. Da kann dann sozusagen jeder Fanclub hinkommen und jeder Interessierte und dann auch sich die Kandidaten nochmal anschauen. Die Liste der Kandidaten wird am 1.2. über den OFC-Verteiler allen Fanclubs dann zugemailt, um sich dann ein Bild von den Kandidaten zu schaffen. Ich finde das eine ganz interessante Geschichte, die da abläuft, dass man sich da auch von Seiten des VfL und den Fans dann wieder vermehrt dann auch an einen Tisch setzen möchte und dann die Themen dann auch bespricht, die allen sozusagen auf den Nägeln brennen, und dann kommt man auch dann bestimmt zu einer guten Lösung beziehungsweise zu einem sehr, sehr guten Informationsaustausch. Also gerne mitmachen und weitersagen und dann beim ersten Fanrat Wolfsburg entweder mitentscheiden oder wählen, wer da entscheiden soll, ist sicherlich eine ganz sinnvolle Sache. Und damit sind wir beim Wölferadio auch schon wieder am Ende dieser Woche für diese Ausgabe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir. Wenn nicht, schreibt mir auch. Oder nutzt die WhatsApp-Sprachnachricht. Ich sage es nochmal, Wölferadio Hotline 0157 890 70123. Auch nochmal die Erinnerung, wer möchte beim Fan-Talk dabei sein, auch gerne melden. lenny@lennynero.de ist auch alles möglich. Und dann gehen wir in Kontakt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns Sonntag sehen beim Public Viewing in Hannover. Auf Facebook, egal wo es um den VfL geht, das verspricht eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, alles zu werden. Ich hoffe, wir holen dann auch die entsprechenden 3 Punkte und bedanke mich an dieser Stelle bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und Norm für die technische Unterstützung. Und dann, bis dann, was ich immer sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL.